Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Woche gegen Rassismus, Polizeifahndung in Nienburg und HSG Nienburg empfängt den Gelbe. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Am Sonntag wählt die Samtgemeinde Maglohe einen neuen Bürgermeister. Zur Wahl stehen Fritz Jansen und Dr. Inge Bass-Kämmerer. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sofern es keine Stichwahl gibt, erfahren Sie das Ergebnis am Sonntag um kurz nach 18 Uhr hier auf Radio Mittelweser. Morgen beginnt die Internationale Woche gegen Rassismus 2016. Auftaktveranstaltung ist das Fest der Kulturen der türkisch-islamischen und der jesidischen Gemeinde Nienburg am morgigen Samstag. Dieser Termin ist einer von 9, mit dem sich das Weser-Aller-Bündnis, kurz WABE, für Demokratie und Zivilcourage engagiert. WABE-Sprecher Rudi Klemm erläutert den Hintergrund. Die internationalen Wochen gegen Rassismus werden ja nicht nur in Nienburg begangen, sondern bundesweit und eben auch international. Sie beziehen sich auf den internationalen Tag gegen Rassismus. Sozusagen Anlass war ursprünglich ein rassistisches Massaker seinerzeit in Südafrika, das zum Anlass genommen wurde, um den Tag gegen rassistische Diskriminierung der UN auch sozusagen so zu benennen. Zu einer sexuellen Nötigung einer jungen Frau kam es Ende Januar in der Bismarckstraße in Nienburg. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter. Der etwa 25 Jahre alte Mann ist 170 bis 180 cm groß, leicht dicklig und trug eine Brille mit dickem schwarzen Rahmen. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte kurze, helle, nach oben gegelte Haare. Wer Angaben zu der beschriebenen Person machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Nienburg zu melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Im 21. Saisonspiel der Handball-Oberliga trifft die HSG Nienburg auf die SG Börde Handball. Die Gäste aus Dingelbe stehen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz, kämpfen folglich noch um den Klassenerhalt. Nienburg hingegen ist Tabellenvierter. Das Hinspiel konnte das Team von Trainer Dick Pauling souverän mit 28:20 gewinnen. Daran möchte man anknüpfen. Das wünscht man sich immer, dass man natürlich die guten Ergebnisse aus dem Hinspiel wiederholt, vielleicht sogar noch einen draufsetzt. Aber der Gegner hat auch immer was dagegen. Die werden um jeden Zentimeter kämpfen, weil die stehen mitten im Abstiegskampf. Die sind noch nicht gesichert. Das heißt, der Gegner hat auch einen Matchplan. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19.30 Uhr in der Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.